Bye.

Thank you. And a bar. bist du bereit? Mach hier ordentlich auf die Kacke zu hauen. Auf die Kacke zu hauen. das geht nicht, geht nicht, geht nicht. Die Stadt ewig, ewig, ewig. Sie schaut in die Karten, Karten, Karten und sagt ihr ganz klipp und klar, was noch kommt und was schon war. Wenn du nicht, das geht, geht, geht, geht, geht, geht, geht, geht. Sie schaut in die Karten, Karten, Karten und sagt ganz klipp und klar, was noch kommt und was schon war. Wenn du nicht, das geht, geht, geht, geht, geht, geht, geht, geht. Sie schaut in die Karten, Karten, Karten und sagt ihr ganz klipp und klar, was noch kommt und was schon war. Wenn du nicht, das geht. Und sagt ihr ganz klipp und klar, was noch kommt. Knorpel. Knorpel. Knorpel.